Ist das alles übertrieben oder ist das doch genau richtig? Kommt es vielleicht sogar zu spät? Das fragen wir Karin Mölling, die emeritierte Professorin ist und Direktorin des Instituts für medizinische Virologie und sie forscht auch am Max-Planck-Institut in Berlin. Frau Mölling, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie haben den Viren, ich sage das ganz ausdrücklich so, ein großartiges Buch gewidmet mit dem Titel Supermacht des Lebens, Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. Und da habe ich dann gelernt, dass wir Menschen eng verwandt sind mit den Viren. Wie kann das sein? Ja, das ist erstaunlich. Das ist ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Die Viren haben es ja nicht nur auf unsere Oberfläche und in unsere Gedärme und so geschafft und einen Geburtskanal, sondern in unser Erbgut. Und erklären Sie mal einem Menschen auf der Straße, dass seine Chromosomen zur Hälfte aus Viren bestehen, dann sagt er, sie spinnen. Ja, es ist so. Und das war eigentlich für die ganze Wissenschaft eine große Überraschung. Es gibt Viren, die können eben unsere Keimzellen, und das sind die, über die die Übertragung geht, Körperzellen, sind nur vorübergehend, aber Keimzellen sind die nächste Generation. Und da gibt es Viren, die da rein können. Langsam sogar auch HIV. Vielleicht wird auch HIV irgendwann zu einem Stück Erbgut. Und das Gute daran ist, dann ist es nicht mehr fremd und steckt nicht mehr an. Das haben uns die Tiere vorgemacht, die Affen und die Koalas. Die haben das Erbgut schon verinnerlicht und dann stecken sie nicht mehr an. Also das ist eine Abwehr des Körpers. Mhm. Warum gibt es die denn überhaupt, diese Dinger, diese Viren? Könnten wir auch ohne die auskommen? Nein, wohl wahrscheinlich nein. Können wir bestimmt nicht. Also die Viren sind ein Teil unserer Umgebung und wir sind in eine Welt hineingeboren, sehr spät, wo es Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Archaeen, Pilze, alles schon gab. Und damit müssen wir uns im Grunde auseinandersetzen. Wer das nicht kann, stirbt. Also sie gehören nicht nur zu uns, sondern sie sind auch ein wesentlicher Faktor. Also eigentlich sind sie in meiner Sicht der Dinge nicht die Hauptkrankmacher, sondern sie sind die Antreiber der Evolution. Sie decken sich dauernd was Neues aus und das können sie bei uns in die Zellen bringen, das können sie bei uns in die Chromosomen bringen und das ist ein wesentlicher Punkt. Sie sind der Antreiber der Evolution. Sie bringen uns Neues bei. Sie sind Physikerin, Molekularbiologin. Sie haben unter anderem einen preisgekrönten AIDS-Therapieansatz entwickelt, auch zu Krebs geforscht. Ja. Nach all dem, was Sie wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist gefährlich. Für wie gefährlich halten Sie im Vergleich das Coronavirus? Im Vergleich zu anderen Erkrankungen oder generell zu anderen? Also Sie werden lachen, ich sage mal 3 bis 4. Das ist immer eine witzige Zahl. Da wird man einem Arzt gefragt, wie stark die Schmerzen sind. Ja. Ich begründe das auch nachher noch. Ja. Okay, und ich werde Sie gleich dann auch fragen nach der nächsten Musik, ob Sie aufgrund dieser Grundlage sagen, ob die Maßnahmen gerade hier in Berlin und Brandenburg übertrieben sind und nicht. Wir haben Professor Karin Mölling zu Gast. Karin Mölling ist Virologin, forscht in Zürich und am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin. Frau Mölling, 3 bis 4 auf einer Skala bis 10. Also ist Coronavirus ist eigentlich kein Killer. Ich würde es nicht als ein gravierendes, schweres Killervirus bezeichnen. Und da würde ich das auch gerne mal mit Zahlen belegen. Ja. Also wir reden in Deutschland von 8 Toten. Die kriegt man aber rund um die Uhr im Fernsehen und im Radio geliefert. 8 Tote von 3600 Infizierten oder so. 100.000 sind auf der Welt infiziert, 5.000 Tote. Die 8 Tote haben wir im Verkehr, im Fahrrad in Berlin schon gehabt dieses Jahr. Also ich bin jemand, der das in Relation setzen möchte zu den anderen Problemen, die wir sonst im Verkehr mit anderen Viren haben. Und da wissen wir am besten Bescheid. Bei den Influenza-Viren, Corona, wissen wir auch inzwischen sehr viel und auch seit 2003. Aber nein, ich würde es nicht als schweres Killer-Virus bezeichnen. 0,1% bis 2%, man weiß nicht, wie die Zahl ist. Influenza ist 0,1%. Aber ich gebe mal eine Zahl. Wir haben ja schon 2.000, 3.000 Tote an Influenza dieses Jahr in Deutschland. Davon hört nichts, niemand was. Wir haben 3 Epidemien. Influenza, da redet kein Mensch davon. SARS, davon reden sie von morgens bis abends. Und dann Panik, das ist auch wie eine Virusepidemie. Das sage ich Ihnen mal, die Panik ist das Problem. Wir haben 25.000 Tote vor 2 Jahren in Deutschland mit Influenza gehabt. 1,5 Millionen weltweit. Ja, und jetzt haben wir 5.000 Tote weltweit. Das ist ja ein Missverhältnis ohnegleichen. Und wir reden über Influenza nicht ein Wort. Ich wünschte mir, wir würden das alles immer über Influenza gesagt haben, mit den Taschentüchern und dem Ellenbogen niesen und was weiß ich alles. Schon mal mit Influenza, das ist viel gravierender. Mhm. Ja. Nun sagen natürlich so Ihre Kollegen, wie zum Beispiel Alexander Kekulé, sagt, naja, die Zahlen, die wir heute haben, die Sie auch gerade genannt haben, das sind die Zahlen von vor 10 Tagen. Weil erst muss ja sich jemand anstecken, dann muss die Krankheit ausbrechen und erst dann werden wir sehen, wie es ist. Verzeihung. Und offenbar ist ja der Anstieg der Infizierten in Deutschland so hoch, dass Donnerstagabend dann die Politik nach einer langen Konferenz mit Experten gesagt hat, so, jetzt muss das öffentliche Leben zum Stillstand kommen, die Schulen werden geschlossen, keine Museen mehr, ab Mitte der Woche in Berlin keine Kneipen. Aber soweit ich weiß, die Weltgesundheitsorganisation hat diese Maßnahmen nicht empfohlen, oder? Eben, und ich stehe bei der WHO. Wenn ich das Fernsehen anschalte, kriege ich eine Krise. Ich bin froh, wenn Sie mich fragen. Und ich bin nicht der Meinung der Politik. Ich sage Ihnen meine, mein Job kann ich nicht mehr verlieren. Ich bin pensioniert. Das hat Herr Drosten auch schon betont, dass er nicht rausfliegen kann. Ich bin der Meinung, wir überziehen den Bogen. Wir überspannen den Bogen. Wir haben ein paar Todesfälle, aber wir haben viel mehr an Influenza und anderen Dingen. Man schließt nicht die Autobahn, weil es ein paar Autotote gibt. Das ist doch die Reaktion. Ganz Italien fällt in eine wie eine Totenstarre. Gut, das sind über 1000 Tote, aber das ist in Relation zu dem ganzen Geschehen, welches wir haben und die Konsequenzen, die man daraus hier ziehen muss, finde ich verkehrt. Ich bin auch gegen die Schließung von Schulen, Kindertagesstätten und sowas. Da bin ich dagegen, weil wo machen denn die Kinder rum? Die sind am besten in der Schule aufgehoben, am besten noch in der Ganztagsschule und in Sportvereinen. Man soll nicht alles abwürgen. Das ist nicht richtig, meiner Ansicht nach, weil man dann gar nicht, man das damit die Infektion sowieso gar nicht verhindern kann. Im Gegenteil, sie bleibt dann in den Wohnzimmern und in den Familien hängen. Nein, ich bin nicht dafür. Und die bange Frage, nachdem all diese Maßnahmen beschlossen wurden, ist ja, wann werden sie wieder aufgehoben? Wird ja, ich bin ehrlich gesagt, ich fühle mich als Virologen bei meiner Ehre gepackt. Der Geist ist aus der Flasche. Wie kriege ich ihn da wieder rein? Ich sowieso nicht. Aber wir müssen ihn ja zurückdrehen. Und wir haben gute Zahlen, wenn man die Leute in China, die versuchen ja wettzumachen, dass sie früher mal nicht so offen waren und die Politik ist da eine andere. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt werden sie nach Italien geholt, um Krankenhäuser zu bauen in einer Woche, ja? Immerhin wissen wir, da waren vielleicht 5000 Tote und da waren vielleicht 100.000 Infizierte. Das ist ein Verhältnis von 2%. Das ist die Zahl. Vielleicht ist es 1, vielleicht 0,5. Das weiß ich ja nicht. Aber das, was jetzt passiert in der Welt, ist eine der Situationen nicht, nach meiner Meinung, nicht angemessene Angstmacherei. Ich höre von morgens bis abends SARS und das stimmt nicht. Wir haben 8 Tote, die Schweiz hat 11. Gut, Italien hat 1200, hatten vielleicht ein anderes Virus, andere Genetik, vielleicht mehr Raucher, was weiß ich. Aber wir haben eine Social Media oder Presseepidemie. Wir haben ein drittes Virus am Haken. Das macht uns ängstlich. Und alles, was man nicht weiß, schürt Angst. Und dann gibt es so Massenreaktionen, dass Klopapier und Nudeln ja vielleicht ganz wichtig sein. Also nein, ich bin damit nicht einverstanden. Dann sage ich für dieses Gespräch herzlichen Dank an Karin Mölling. Sie ist emeritierte Professorin und Direktorin des Instituts für medizinische Virologie an der Zürcher Uni, Autorin des Buches Supermacht des Lebens, Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. Frau Mölling, für Ihre klare Haltung herzlichen Dank dafür. Ja, danke Ihnen schön. Schönes Wochenende. Tschüss.